herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Die Woche 19, 2014 ist angesagt, der Hirnwäsche-Mob. Anders konnte es nicht mehr bezeichnen. Ja, ja. Ich habe heute wieder ein Thema, wo ich sage, ja, eigentlich möchte ich gar nicht darüber reden, weil es mir zu suspekt ist, zu absurd ist, ja, und eigentlich auch total unwichtig, ja, und auch eigentlich nichts mit groß eigentlich mit Tech and Web zu tun hat. Naja, vielleicht am Rande, weil das Web wohl für sowas mitverantwortlich ist, ja, wenn sowas herauskommt, wie dann zum Beispiel die buhenden Zuschauer beim Eurovision Song Contest, als Russland erstaunlicherweise viel Punkte bekam. Ja. Also man muss sagen, die Punktevergabe vom Eurovision Song Contest ist eigentlich geht eigentlich in Ordnung. Ja, du kann man eigentlich nicht mehr verlangen. Russland mit einem 7. Platz, besser als die meisten deutschen Platzierungen der Lieder. Ja. Also von daher kann man sicherlich nicht mies drauf sein deswegen. Ja. Platz 7 ist okay. Und ich hätte zwar jetzt diesen, wie heißen die nochmal, den netten Zwillingen da, ja, hätte ich jetzt zwar 12 Punkte gegeben, weil das wirklich ein schönes Lied war, aber das ist natürlich Geschmackssache, das ist klar. Also die Punktevergabe ist in Ordnung, unbeanstandet von mir, kein Problem. Aber die Zuschauer, ja, die Zuschauer, die hier gebuht haben, als Russland von dem einen oder anderen Land eben auch mal ein paar Punkte mehr bekommen hat, ja, das war so richtig mies. Ja, das war so richtig blöd. Und da sieht man mal, wie so diese Gehirnwäsche in den Massenmedien doch fruchtet. Ja, wie blöd muss man das sein, um Punktevergabe oder und gar den Künstler auszubuhen, ja, der singt. Ja, das würde ja im Umkehrschluss was anderes heißen, nämlich dass diese Conchita Wurst, ja, nur deswegen gewonnen hat, weil es eine Drag Queen mit Bart ist. Ja, ich weiß nicht, ob das ihr vielleicht so gefallen würde, denn man will doch, zumindest hoffe ich das, beim Eurovision Song Contest doch gewinnen, weil man eben als Sängerin zum Beispiel überzeugt, ja, oder dass das Lied eben gut ist, ja, und vielleicht noch die Performance, die man abliefert auf der Bühne, ja, das sollte doch der ausschlaggebende Grund sein. Somit diskreditiert man die Veranstaltung ja selbst, wenn man Künstler ausbuht, nur wegen ihrer Herkunft. Das ist ja schon fremdenfeindlich, ist es ja, und zwar im höchsten Maße. Ja, was? Die kommen aus Russland? Das ist ja bescheuert, sowas. Also da muss man sich ja richtig schämen, in dieser Hemisphäre zu leben. Ja, das ist ja unfassbar, ist das. Zum Abschluss, ich sag mal so auch, ja. Grundsätzlich habe ich auch nichts gegen das Lied gehabt von Österreich, ja, durchaus okay, und deswegen, wie gesagt, geht die Punktevergabe auch da in Ordnung. Warum soll das Lied nicht gewinnen? Das war gut genug zum Gewinnen von Eurovision Song Contest, da gab es Schlimmeres, ja, viel Schlimmeres, was da schon gewonnen hat. Dennoch, also für mich ist es nichts, ja, weil wenn ich was am Fernseher angucken will, dann will ich nicht das Bedürfnis haben, über den Fernseher zu kotzen. Genau das, tut mir leid, habe ich nun mal eben bei dem Anblick von dem Künstler. Aber das hat nichts jetzt damit zu tun, dass das jetzt Drag Queen oder so ist und einfach nur, also ich meine, es gibt Drag Queens in den USA, die gefallen mir ganz gut, ja, also die sind richtig heiß, ja. Aber ich weiß nicht, ob das, also das sind einige Drag Queens, die werden sich wahrscheinlich schämen, ja, wenn sie so rumlaufen würden, aber man lässt sich da eben gern mitreißen, ja. Gut, wie auch immer, ja, die jedenfalls gebuht haben, dann kann ich sagen, ihr seid Arschlöcher, ja, ganz einfach. Und jeden von euch würde ich persönlich ins Gesicht spucken. Ja, so sieht's aus. Gut, damit würde ich das auch hier jetzt bewenden lassen, damit wir kommen zu wichtigeren Sachen. Zum Beispiel Richard Stallman stellt sich Fragen bei Slashdot, wie die Free Software Foundation bekannt gab, hat sich hier im Februar 2014 ja der RMS ja gestellt, den Fragen von Lesern von Slashdot, und dann kamen teilweise auch sehr, sehr interessante Antworten raus. Interessant fand ich vor allem auch immer wieder, wie genau Richard Stallman da eben vorgeht, ja, bei diesen ganzen Sachen. Ja. Damit ist zum Beispiel gemeint, dass er geschrieben hat, dass er auch jetzt Anfragen, die zum Beispiel von Open Source Software sprachen, dass er die umgedeutet hat, ja, den Text kenntlich gemacht hat, wo er das verändert hat und dann den Begriff Open Source durch Free Software ersetzt hat, also freie Software, und dann die Frage so beantwortet, als wäre nach freier Software gefragt worden, ja, weil er sagt, Open Source Software ist, also Open Source, der Begriff bedeutet im Prinzip nichts, ja, es bedeutet, der Quellcode ist einsehbar, offen, ja, es bedeutet aber, dass die Software nicht, also es bedeutet nicht unweigerlich, dass die Software frei ist, sondern das heißt, dass zum Beispiel Teile verwendet werden dürfen oder GPL oder irgendwelche andere freien Lizenzen, ja, und deswegen weigert er sich auch da, Fragen über Open Source zu beantworten, weil er sagt, ich bin kein Open Source Experte, ich bin Free Software Experte, und das hat schon sein Hand und Fuß, ja, und er achtet halt auf solche Dinge, und das ist auch ein Vorteil von ihm, ja, dass er da genau aufpasst, was wie gesagt wird, ja, und sagt bloß nicht Linux zu dem, das ist New plus Linux, ja, New slash Linux lässt es sich noch gefallen, ja, aber je weh, er sagt nur einfach nur Linux, ja. Auf jeden Fall sind ein paar sehr, sehr interessante Fragen dabei. Ja. Zum Beispiel auf die Frage, wie sind denn seine Ansichten über die momentan NSA-Aktivitäten und ob jetzt der freie Software den Markt da verändern wird. Ja. Dazu schreibt er dann also, dass unfreie Software, dass es da wahrscheinlich ist, dass die ihre Benutzer ausspionieren, oder die Nutzer in anderen Wegen, auf anderen Wegen gängeln. Ja. Originalzitat, it is software for suckers. Ja. Nicht schlecht. Er sagt auch, dass eben das Bewusstsein jetzt ein bisschen erblüht hier bei der Bevölkerung gegenüber diesem Ausspionieren. Das Internet selbst hält er für ein Spionagenetzwerk. Übrigens, dieselbe Ansicht wie Putin hat, übrigens, ne? Interessant. Und eben eine Plattform für Massenüberwachung. Ne? Ansonsten sagt er aber auch, dass es eben nicht sinnvoll ist, zum Beispiel jetzt freie Software als einzige richtige Software gesetzlich zu verankern. Das heißt zum Beispiel zu verbieten, dass man unfreie Software in kritischen Bereichen einsetzen kann. Das sagt er, da muss es ein Bewusstsein geben, damit die Leute und die Firmen eben von sich heraus keine unfreie Software mehr verwenden. Ein Zwang bringt nur Unmut und es wäre auch dann im Endeffekt kontraproduktiv. Ja, also das, ihr merkt schon, ja, er beantwortet relativ simple Fragen mit extrem komplizierten Antworten, ja. Aber das mit gutem Grund, man dreht ihm ja jedes Mal das Wort im Mund herum, ja. Ich weiß gar nicht, wie sehr allein schon hier so eine Aussage wie auf die Frage, ob er denn jetzt ein, ob er jetzt immer noch ein Telefon benutzt, also ein normales Handy. Wir reden jetzt nicht von Smartphone, sondern Handy. Da sagt er, natürlich mache ich das nicht. Ein Handy ist Stalins Traum. Ja, die Bewegungen werden verfolgt und es kann umgewandelt werden in ein Abhörgerät. Ja, also das ist schon heftig und man sieht auch, dass er eben keine keine Übereinkünfte trifft. Ja, ich meine, die Frage ist, ob er einen Nachteil dadurch hätte, wenn er jetzt ein Handy benutzt, ja, und ob das die Vorteile hier wirklich dann aufwiegen würde. Ich denke, das wäre für ihn zum Vorteil gereicht. Auf der anderen Seite sagt er halt, nein, mache ich aus Prinzip nicht. Und das verdient schon ein bisschen Respekt. Ja. Aber es sind auch, sag ich mal, lebensnahe Antworten drauf, die sehr, sehr interessant sind. Und lest es euch mal durch. Es ist leider in Englisch, aber sollte ja nochmal kein Problem sein. Ihr könnt euch da über den Artikel von der Free Software Foundation weiterklicken. Da werden einige interessante Fragen zur freien Software und vor allem auch zu dem Werdegang der freien Software hier behandelt. So, der Sascha Lobo, der wirft der Netzgemeinde ja Versagen vor. Ich habe ja schon die letzten zwei Wochen Sichten, ja, habe ich ja schon darüber mal was berichtet, über die Republika 2014. Und sie ist jetzt natürlich schon vorüber. Ja, ich habe schon einen Tag, also am letzten Tag, morgens habe ich schon einen Artikel geschrieben, kleiner, weil da hat sich schon abgezeichnet, was ich auch befürchtet habe, ja, mit dem Stellenwert von der Republika für die normalen Benutzer, für die echte Netzgemeinde, nicht für die Netzgemeinde, die immer so gerne zitiert wird. Auf jeden Fall wurde Sascha Lober dann natürlich von den meisten Medien zitiert, als er eben der Netzgemeinde Versagen vorgeworfen hatte im Umgang mit der NSA-Affäre, dass nicht genug passiert wäre. Nun, das ist eben deswegen so gewesen, weil die Netzgemeinde nicht von den maßgeblichen Leuten, wie eben solche populär hätte jetzt fast Lobbyisten gesagt, so populäre Personen im Bereich des Web, wie eben zum Beispiel Sascha Lobo, aber auch, ich will nicht nur auf ihn schimpfen, ja, aber auch der Macher von Spreeplik beispielsweise, die Blogger, diese Alpha-Tierchen in der Szene, ignorieren ja konsequent 95% der Netzgemeinde. Auch wenn so eine Definition Netzgemeinde natürlich schwierig ist, sind es nicht nur ein paar A-Blogger, sondern im Gegenteil. Die echten Netzgemeinde sind die normalen Leute, auch die kleineren Blogger, die Social-Media-Aktivisten, die alle gehören da dazu. Und die haben sehr viel gemacht. Was gefehlt hat, war eine populäre Person wie zum Beispiel du, Sascha Lobo, ja, die diese Artikel aufgreifen, auch wenn es nicht von den Leuten verbreitet werden, die jetzt irgendwie schon einen gewissen Ruf in Anführungszeichen haben in der Szene. Ja. Und da hätte man vielleicht müssen mal den ein oder anderen Artikel von den unbekannteren Aktivisten da auffassen und eben auch dann ja pushen. Das ist nämlich genau das, was gebraucht wird. Glaubt mir, es ist nicht schlimm, wenn ihr mal Artikel von kleinen Bloggern pusht, promotet, ja, mit eurer Macht, eurer Aussagekraft nutzt, um etwas mal zu darzustellen. Ihr dürft auch Leute verlinken, zitieren, die nicht zu den 10% der bekanntesten Blogs gehören. Denn wenn die aus was für Gründen auch immer, sei es jetzt zum Beispiel, weil sie abhängig sind durch Firmen, ja, weil die schon lange keine richtigen Blogger in Anführungszeichen mehr sind, sondern eben Angestellte von Verlagen, ja, oder weil sie vielleicht Angst haben, ihren Ruf zu verlieren, ja, und schreiben deswegen nichts oder nichts Packendes, ja, nicht was aussagekräftig genug ist, ja, sondern diese, wie man immer so schön sagt, so diese Schönwetterdiplomatie versucht reinzumachen. Ja, man muss es ja differenziert sehen. Ja, fuck differenziert, okay? Was soll man da differenziert sehen? Und wenn ihr eben dann nicht diese eine Abteilung, ja, diese eine Seite promotet mit eurer Meinungsmacht, ja, dann ist auch keine vorhanden. Wenn ein Blogger mit, was weiß ich, 500 Lesern im Monat was bloggt, was richtig ist, was gut ist, es interessiert keine Sau. Ja, es tut mir leid. Ja, das wird erst dann interessant, wenn entsprechend Leute, die da entsprechend Einfluss haben, auch dieses promoten. Und von daher ist der Vorwurf an die Netzgemeinde zu wenig zu tun oder dass sie versagt hat, eigentlich ein Boomerang. Nicht die Netzgemeinde hat versagt, die hat nämlich massiv sich engagiert gegen diese NSA-Überwachung. Versagt haben die A-Blogger und die populären Gestalten in der Szene, ja, in Deutschland, denn die haben die Netzgemeinde konsequent oder die Mehrzahl der Netzgemeinde, Mehrheit der Netzgemeinde konsequent ignoriert. Ja, das war nämlich der Grund. Und ich denke auch, man muss auch hier mal auch sagen, Richtung Republika, wie ich das ja auch schon in letzter Zeit gemacht habe, die Szene seid nicht ihr. Die Szene kann höchstens von euch in einem gewissen Umfang vertreten werden. Aber solange die Republika sich herausnimmt, nach außen hin als die Szene, die Netzgemeinde aufzutreten, solange hat meiner Meinung nach so eine Veranstaltung eher negative Auswirkungen statt positive Auswirkungen. Und mal ganz ehrlich, es ist zwar schön, dass ihr einen Sponsor habt wie Microsoft, aber das diskreditiert dann auch etwas in der, sagen wir mal, im Bild, im Erscheinungsbild dieser Republika. Konferenz, ja. Das ist irgendwo mir nicht ganz so verständlich. Ich weiß, wahrscheinlich, wenn Microsoft versuchen würde, hier meinen Podcast zu finanzieren, zu sponsoren, wa? Was weiß ich, wenn die mit der Kohle anrollen, wer weiß, vielleicht würde ich da ja auch schwach werden, ne? Aber von daher kann ich es vielleicht ein Stück weit verstehen, so Geld lehnt man nicht einfach so ab, ja. Aber auf der anderen Seite muss man sich dann auch schon selbst immer wieder kritisch fragen, was berichten wir, wie berichten wir und was können wir machen, damit da überhaupt gar nicht erst der Verdacht aufkommt, dass wir irgendwie voreingenommen werden. Ne? Ja, ich meine, wenn man die Teilnehmer so sieht auf den Pressefotos, wie sie so bereitwillig ihre Hardware in die Kamera halten, da könnte man sowieso meinen, das ganze Ding ist nicht von Microsoft gesponsert, sondern von Apple. Ja. Da habe ich auch die Bedenken, dass da so eine Art Stereotyp erschaffen wird, wie die Netz-Community, die Netzgemeinde es denn so aussieht dann in der Öffentlichkeit, ja. Der typische Hipster mit Apple-Laptop auf den Knien, ja. Das ist ein schwaches Bild. Ich weiß, das ist vielleicht das, was die Reporter gerne sehen wollen, weil die ja sowieso irgendwie ein Fable haben für Apple-Produkte. Ich weiß auch nicht, warum. Und da kann man wahrscheinlich auch nichts dagegen machen als Veranstalter, ja. Überhaupt nicht. Aber dennoch ist es ein Problem, auch wenn da die Veranstalter von der Republika unschuldig sind, ja. Vielleicht eher die Selbstdarsteller, die eben hier in guter Hipster-Manier gleich ihre ganzen Hardware-Gadgets in die Kamera halten, sobald ein Kameramann probiert, ein Bild zu machen. Man kann auch seinen Laptop vielleicht unkenntlicher machen, sage ich mal so. Man muss nicht Werbung machen für eine Firma. Gut, also, wie auch immer, Republika 2014, nichts Neues, muss man leider sagen. Auch die Vorwürfe von Sascha Lobo sind nichts Neues, aber sind meiner Meinung nach an die falsche Adresse gerichtet. Ja, die EU zieht derweil die Klage, beziehungsweise die EU-Kommission zieht derweil die Klage gegen Deutschland wegen der Vorratsdatenspeicherung auch dann tatsächlich zurück. Ist ja der Wahnsinn. Wie ist das passiert? Und zwar, Deutschland war ja angehalten, jetzt endlich die Vorratsdatenspeicherung umzusetzen, so wie es in der Richtlinie der EU vereinbart war. Ja, dann alle EU-Länder mussten diese Richtlinie umsetzen. Deutschland hat zu lange gebraucht und da drohten millionenschwere Strafen, ja, der deutschen Regierung. Jetzt hat ja aber auch der EU-Gerichtshof diese EU-Richtlinie für illegal erklärt und somit natürlich auch nicht mehr bindend. Deswegen gibt es jetzt auch keine Klage mehr gegen Deutschland, denn jetzt muss man sagen, Deutschland hat alles richtig gemacht, indem sie keine Vorratsdatenspeicherung eingeführt haben auf Basis dieser EU-Richtlinie. Und deswegen zieht die EU-Kommission jetzt diese Klage zurück. Damit ist meiner Meinung nach auch keine Eile mehr geboten, eine wie auch immer geartete Vorratsdatenspeicherung schnellstmöglich wieder zu machen, ja, wie es hier von einigen Politikern geplant ist, ja. Also am liebsten jetzt sofort die Vorratsdatenspeicherung wie geplant einzuführen, geht gar nicht, weil das ist auch wieder hier Kategorie Realitätsverlust oder Hirnwäsche Mob, ja. Wie beim Eurovision Song Contest, ja. Die Hirnwäsche zieht auch da, wenn man immer wieder von seinen sogenannten Polizeiexperten gesagt bekommt, um Himmels Willen, ja, wir können gar kein Verbrechen mehr bekämpfen, wir können ja keine Terroristen mehr fangen ohne Vorratsdatenspeicherung. Und konsequent ignorieren, dass es viele Untersuchungen zu dem Thema gab, die alle zu dem Schluss gekommen sind, dass die Vorratsdatenspeicherung für die Kriminalitätsvereitelung irrelevant ist. Tja. Grotesk hingegen ist auch, dass Amazon sich ein US-Patent gesichert hat, beziehungsweise sogar sichern konnte, ja, zum Fotografieren von Artikeln vor weißen Flächen. Ja, ihr habt es richtig gehört. Zwar definiert dieses Patent genau, wo jetzt zum Beispiel Lampen stehen müssen, um eben solche bekannten Produktfotos zu machen, die keine weiteren Bearbeitungen mehr bedürfen, ja? Wie zum Beispiel eben bei Amazon verwendet. Und damit ist natürlich wieder, naja, das Wasser auf den Mühlen von denjenigen, die eben das Patentkonzept hier jetzt ändern wollen, in den USA natürlich. Es dreht sich hier nur um die USA. Ich glaube nicht, dass bei uns die Patentbeamten so dumm wären, ein solches Patent zu winken. Ja, sowas geht, glaube ich, nur in den USA. Und ja, im Prinzip bleibt es aber immer noch ein Produktfoto mit weißem Hintergrund, das sich jetzt Amazon patentieren ließ. Ja, man kann natürlich jetzt spekulieren, was heißt es, ja, wie könnte das ausgenutzt werden, missbraucht werden, so ein Patent, da die Möglichkeiten sind schier unermesslich, ja. Vielleicht könnte das sogar Amazon mal dann auf einmal gegen eBay klagen oder auch gegen Privatnutzer, die vielleicht solche Bilder anfertigen. Auch wenn, wie gesagt, hier genau definiert ist, jetzt wie die Lampen anzubringen sind, welchen Winkel die strahlen und so weiter und so weiter. Von daher könnte man meinen, na gut, normale Fotografien vor weißem Hintergrund sind sicherlich nicht davon betroffen, aber auf der anderen Seite, wenn so ein Patent stattgegeben wird, dann hat man hoffentlich auch gute Beweise, dass man das eben nicht so gemacht hat mit dem Verfahren, wie auf dem Patent beschrieben ist, ja. Versucht das mal zu beweisen. Also ich meine, das ist ja alles lächerlich. Das ist Kindergarten. Wenn ich das so jemand sagen würde, ja, oder ich würde es fordern, dass so etwas geschützt würde, dann muss ich dann, also dann würden mich die Leute dafür bekloppt halten. Ne? Was soll denn das? Aber hier werden tatsächlich solche Patente vergeben in den USA. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ja? Naja, also, es sind übrigens hier auch noch andere Zeichnungen drin, also nicht nur Product Placement, sondern zum Beispiel auch Fotografien hier ausdrücklich zu sehen von Personen. Ja? Naja, wollen wir das mal nicht weiter ausführen, ja. Demnächst muss nur die Pornoindustrie zahlen, weil sie einen entsprechenden Protagonist im falschen Winkel hinterm weißen Hintergrund, kommt nicht so häufig vor, gefilmt haben. Ne? Nun denn, E-Plus könnte übrigens als Marke verschwinden nach der Übernahme durch Telefonica. Das macht jetzt gerade die Runde auf Heise, ja, und das aber nicht ganz ohne Grund, denn in der Tat ist es so, dass ja die Marke E-Plus zusammen mit Aiylitz und Simio, vor allem E-Plus jetzt nicht unbedingt die, ja, die positivste Image-Kampagnen gemacht haben, ja, und es hat jetzt nicht unbedingt das beste Ansehen. Die meisten setzen immer noch E-Plus mit schlechter Netzversorgung gleich und das ist zwar so generell, kann man das so nicht sagen, aber man weiß ja, was einmal in den Köpfen von den Menschen drin ist, ja, auch hier, ne, wieder die Gehirnwäsche, ne? Ja. So ist das, ne? Jahrelang kriegt man von allen möglichen Anbietern gesagt, ach, E-Plus, da hat man ja nirgends Empfang damit. Das bleibt drin, auch wenn es schon längst anders ist. Gut, wo E-Plus dann eben noch ein paar Defizite hat, ist ja in der mobilen Datenverbindung. Ja, das ist, sagen wir mal, das, was heute wirklich ein Problem ist bei E-Plus. O2 ist da ein bisschen besser positioniert. Und jetzt soll ja O2, also Telefonica und E-Plus zusammenkommen. Damit würden natürlich auch die entsprechenden Netze von beiden wohl genutzt werden zusammen. Damit wäre es natürlich auch vorbei mit der schlechten Netzabdeckung. Aber wenn wäre auf jeden Fall vorbei mit der schlechten mobilen Datennetz Versorgung, ja, mit höheren Geschwindigkeiten. Ja. Netzabdeckung haben wir ja schon, ist eigentlich schon Gerücht. Aber wie auch immer, wenn dann der Name E-Plus bleibt, ja, dann wäre aber das Problem nicht aus der Welt, dass die Leute immer noch glauben würden, ja, dass es so ist. Die könnten die besten Datenverbindungen haben überhaupt, bis sich das rumgesprochen hat im Massenmarkt. Das würde Jahrzehnte dauern. Von daher ist es gar nicht so abwegig, dass dann gesagt wird, okay, wir schmeißen den Namen einfach weg und machen was anderes. Ja. Die Marken Base sollen bleiben. Auch das ist so eine Sache. Im Prinzip ist der Verlust von dem Markennamen E-Plus gar nicht mehr so groß, wie man jetzt vielleicht erst mal denken könnte. Denn E-Plus hat eben schon unter vielen anderen Marken jetzt momentan, sag ich mal, Geschäfte eröffnet, Shops eröffnet und sind präsent, ja. Und das, denke ich, war auch aus einem guten Grund passiert. Ja. Das macht man nicht einfach so. Ja. Ja, am 23. Juni soll dann die EU-Kommission darüber entscheiden, ob alles okay ist, so mit der Fusionierung von O2 und E-Plus. Und wenn das alles klar geht, Dann müssen allerdings einige sich warm anziehen, denn von den 10.000 Arbeitsplätzen sollen einige gestrichen werden und auch von den 1.800 Jobs sollen dann einige gestrichen werden. Das sind nicht gerade erfreuliche Aussagen. Ja. Aber von der Netzzusammenlegung her finde ich das persönlich gar nicht mal so übel, weil die anderen eben Telekom und Vodafone dann eben doch so übermächtig sind, dass es sich ja wohl nie verändern würde, dass E-Plus, O2 jeweils dritten und vierten Platz in der Sicht ausmachen. Ja. Wenn diese Verbindung, diese Fusionierung zustande kommt, dann kann das durchaus hier Kämpfe um Platz 1, 2 oder 3 geben, ja, wo E-Plus dann ziemlich, beziehungsweise die neue Gesellschaft O2 und E-Plus dann eben weit vorne ist. Ja. Wäre, glaube ich, Marktführer jetzt schon? Bin mir nicht sicher. Also da muss dann auch geschaut werden, wie die Kundenzahlen dann auch tatsächlich dann übernommen werden, wie die dann zusammengerechnet werden. Da gibt's ja jede Menge Tricks. Gut, Leute, also das war's schon wieder für die von der Wochensicht. Und wie immer habe ich am Schluss auch noch was Lustiges. Diesmal, wie könnte es auch anders sein, ja, über Musikveranstaltungen, ja, bei South Park. Musikveranstaltungen sind einfach, ja, seht euch das Video selbst an, dann könnt ihr euch da eine Meinung drüber bilden. Ich finde immer den Humor, nicht vergessen, dass das Satire ist, ja, von South Park ganz gut, weil im Prinzip die auch vieles da aufgreifen und sagen, was das ein oder andere Lager denkt. Aber keine Angst, bei South Park kriegen immer beide Lager die Leviten gelesen. Total politisch inkorrekt. Ja. Gut, Leute, dann wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritiken habt, nur her damit, Google Plus, Rios, Wochensicht oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Seite. Ihr könnt mich auch erreichen unter Twitter @Rio oder ihr schreibt mir eine Mail rio@thenetcasts.com, rio@thenetcasts.com. Alle Links und Informationen, diese Woche wieder besonders wichtig, ja, wochensicht.thenetcasts.com, wochensicht.thenetcasts.com, bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S, ja. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss.